Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. We will continue a little bit in verse 14. Wir machen ein wenig bei Vers 14 weiter. Where John tells us that the evidence or the assurance that we've passed from death to spiritual life is that we love the Christians. Wo Johannes sagt, dass der Beweis oder die Gewissheit, dass wir vom Tod zum geistlichen Leben übergegangen sind, darin besteht, dass wir unsere Mitchristen lieben. And then he says, a loveless life remains spiritually dead. Dann sagt er, ein liebloses Leben bleibt geistlich tot. Now the word that the Apostle John uses here for life is Zoe. Das Wort, das der Apostel Johannes hier für Leben verwendet, ist Zoe. Which is the life of the same quality as Jesus lived it. Ein Leben von derselben Qualität, die Jesus gelebt hat. It's kind of almost a hypocritical or it doesn't even make sense or it's a contradiction. Es ist fast heuchlerisch oder ergibt nicht einmal Sinn oder ist ein Widerspruch. To say I want to experience this Zoe life. Zu sagen, ich möchte dieses Zoe Leben erfahren. And not making the decision that wanting to love at all circumstances and always. Und dabei nicht die Entscheidung zu treffen, immer und unter allen Umständen lieben zu wollen. Because when we think of Zoe life, we must not only think about the good benefits for us. Denn wenn wir an das Zoe-Leben denken, dürfen wir nicht nur an die Vorteile für uns denken. We must also think it's a life that Jesus reflected, that Jesus showed us and modeled. Wir müssen auch daran denken, dass Jesus dieses Leben widerspiegelte und uns damit als Vorbild dient. And Jesus not only modeled that he lived a very free life. Jesus war nicht nur ein Vorbild dafür, dass er ein sorgenfreies Leben lebte. Jesus also modeled that he lived a life of perfect love. Sondern auch dafür, dass er ein Leben in vollkommener Liebe lebte. So we cannot say, hey, I lived a Zoe life and not love. That's a contradiction. Wir können also nicht sagen, ich lebe das Zoe-Leben, aber ich liebe nicht. Das ist ein Widerspruch. That means spiritually we don't have Zoe life. Das bedeutet, dass wir geistig gesehen kein Zoe-Leben führen. We are dead, as the Bible says here. Wir sind tot, wie es in der Bibel heißt. Verse 15. Vers 15. Everyone who keeps hating a fellow believer is a murderer. Ouch! Jeder, der seinen Glaubensbruder hasst, ist ein Mörder. Ouch! This is why John obviously talked about Cain. Deshalb erwähnt Johannes hier offensichtlich Cain. In the eyes of God, to hate your brother and to murder your brother is the same thing. In den Augen Gottes ist es dasselbe, seinen Bruder zu hassen und seinen Bruder zu ermorden. These are very strong words, but I didn't say them, John said them. Das sind sehr starke Worte, aber ich habe sie nicht gesagt, Johannes sagt sie. Jesus said the very same thing in Matthew chapter 5. Und Jesus sagt genau dasselbe in Matthäus 5. So John is just really repeating what Jesus has taught us. Johannes wiederholt also nur, was Jesus uns gelehrt hat. But look what John says now. Aber schau dir an, was Johannes als nächstes sagt. And you know that no murderer has eternal life residing in him. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben in sich hat. If we understand how serious not loving is to God. Wenn wir verstehen, wie ernst es Gott mit der Nächstenliebe ist, then we will always make sure that we do everything to learn to love. Werden wir immer sicherstellen, dass wir alles tun, um lieben zu lernen. The word that is translated here for eternal life actually is once again Zoe. Das Wort, das hier mit ewiges Leben übersetzt wird, ist tatsächlich wieder Zoe. But I'm not sure if I would agree that this is talking about the eternal life in the future. Ich bin mir nicht sicher, ob ich zustimmen kann, dass hier vom ewigen Leben in der Zukunft gesprochen wird. How I understand this verse is that you don't have the life of Christ abiding in you. That means you're not experiencing it. Ich verstehe diesen Vers eher so, dass das Leben Christi nicht in dir wohnt, was bedeutet, dass du es nicht erlebst. This raises a question in my own heart. Das wirft eine Frage in meinem Herzen auf. Could it be, könnte es sein, that many Christians don't experience that abundant, incredible life of Jesus, dass viele Christen dieses überfließende, großartige Leben Jesu nicht erleben, because they've never learned or never pursued to learn to live a life of true love, weil sie nie gelernt haben oder nie danach strebten, ein Leben in wahrer Liebe zu führen, Think, my friend. Denke darüber nach, mein Freund. Zoe life is a life of the highest quality that starts here and continues in eternity. Zoe ist ein Leben von höchster Qualität, das hier beginnt und bis in die Ewigkeit andauert. Zoe life is the life that Jesus came to give us. Zoe ist das Leben, wofür Jesus gekommen ist, um es uns zu geben. No worrying about the future. Keine Sorgen um die Zukunft. No worrying about provision. Keine Sorgen um die Versorgung. Living in peace in all circumstances. Ein Leben in Frieden in allen Umständen. Living above the circumstances and living above the average. Ein Leben über den Umständen und ein Leben über dem Durchschnitt. Incredible high quality of life. Eine unfassbar hohe Lebensqualität. And John uses that very word. Und Johannes verwendet genau dieses Wort. He says, one who hates his brother, that means you are angry and hateful towards your brothers. Er sagt, wer seinen Bruder hasst, das heißt, dass man seinen Brüdern gegenüber wütend und hasserfüllt ist. He is just like a murderer, and a murderer doesn't have that Zoe life. Ist wie ein Mörder, und ein Mörder hat dieses Zoe-Leben nicht. So I ask myself the question. Ich stelle mir folgende Frage. Could it be that many Christians never experience the Zoe life because they just don't love? Könnte es sein, dass viele Christen nie ein Zoe-Leben erfahren, weil sie einfach nicht lieben? They just don't make the choice and the effort to permanently grow in loving their brothers and sisters. Weil sie sich nicht dafür entscheiden und sich nicht darum bemühen, ihre Brüder und Schwestern immer mehr zu lieben. Look what Jesus said in Matthew chapter 5, 21 and 22. Schau, was Jesus in Matthäus 5, Verse 21 und 22 sagt. He says, you are familiar with the commandment taught to those of old. Er sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, do not murder or you will be judged. But I am telling you, if you hold anger in your heart towards a fellow believer, you are subject to judgment. Du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, wer seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. If you read the following verses, Jesus is very clear. Wenn du die folgenden Verse liest, macht Jesus sehr deutlich, that not loving your brother and sister is equal like murdering. Dass es dem Mord gleichkommt, wenn man seinen Bruder und seine Schwester nicht liebt. And you can't not love and experience Zoe life. It just doesn't work. Und man kann kein Zoe-Leben erfahren, wenn man nicht liebt. Es funktioniert einfach nicht. My dear friend, allow me to say something. Mein lieber Freund, erlaube mir etwas zu sagen. Out of self-respect, you should learn to unconditionally love. Aus Selbstachtung solltest du lernen, bedingungslos zu lieben. Because to love others unconditionally will release the Zoe life in you for yourself too. Denn wenn du andere bedingungslos liebst, setzt das auch in dir das Zoe-Leben frei. It's just like we should always forgive everybody out of self-respect. Es ist genauso, wie wir um unserer Selbstachtung willen immer allen vergeben sollten. Anybody who loves himself in a healthy way, not in a narcissistic way. Jeder, der sich selbst auf gesunde Weise liebt, nicht auf narzisstische Weise, will always forgive everybody. Wird immer allen vergeben. Because not forgiving will destroy you. Denn nicht zu vergeben wird dich zerstören. Not loving your brothers and sisters will destroy you too. Seine Brüder und Schwestern nicht zu lieben, wird dich ebenfalls zerstören. So let's embrace Zoe life by always loving all people. Lass uns also das Zoe-Leben umarmen, indem wir immer alle Menschen lieben. I'll see you tomorrow. Bis morgen.